Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 16. Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat. Gott segne dieses Wort. Auserwählt. In diesem Bibelabschnitt, diesen Bibelversen hier aus dem ersten Galaterbrief im Neuen Testament, lernen wir, was es bedeutet, auserwählt zu sein. Auserwählt, um Gottes Werk und Willen und Werk zu tun, in seinem Zeitrahmen. Und bemerkenswert ist hier, wenn ihr manchmal selber reingeht in den Bibeltext, ist, dass Gott, wie Paulus hier schreibt, Gott in seiner Gnade ihn, nämlich Paulus, schon vor seiner Geburt auserwählt und berufen hat. Wie ist das möglich? Ja? Denk mal drüber nach, wie kann denn das angehen? Und das ist einer dieser Verse, wo wir verstehen, dass wir hier nicht nur mit einem persönlichen Gott zu tun hat, genauer gesagt mit unserem Herrn Jesus Christus, der uns all dieses nicht nur offenbart hat in seinem Leben, in seinem Werk und für das, was er uns für uns getan hat, am Kreuz gestorben ist und dann wieder auferstanden ist für uns, sondern dass er uns schon, bevor irgendetwas erschaffen wurde, also bevor das Universum überhaupt begann, ja, Jesus Christus ist ja der Schöpfer. Jesus Christus ist der Schöpfer des Universums und der Erde und der Menschen und der Tiere und allem. Und das ist entscheidend zu verstehen, was es nun heißt, eben auserwählt zu sein. Und ich möchte euch einladen, hier nochmal ins Alte Testament zu gehen. Und ich lese nochmal aus der Lutherbibel, das ist Psalm 139, Vers 15 bis 16, lese ich aus der Lutherbibel 1984 vor. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott segne dieses Wort. Das ist also aus dem Psalm 139 aus dem Alten Testament, Psalm Davids. Und wir lernen hier, wie Gott allwissend und allgegenwärtig ist. Und das ist im Prinzip dieselbe Wahrheit, die wir hier eben auch durch Paulus ausgedrückt haben, im Neuen Testament. Ja? Auserwählt zu sein bedeutet nicht, dass wir irgendwie höher von uns denken oder eine höhere Meinung von uns haben und in eigener Kraft schalten und walten und gestalten können. Nein, auserwählt bedeutet zu sein, dass unser Jesus Christus schon bevor die Zeit begann, bevor das Universum begann, schon einen Plan und einen Zeitrahmen für uns hatte. Ja, für uns. Auserwählt. Wir, die wir zu Jesus Christus kommen. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Wir nennen das Gottes Souveränität und Gottes Allmacht. Und das sind Attribute, die wir als Menschen nicht haben. Denn Gott sieht ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in einem. Für ihn ist Zeit und Ewigkeit aus seiner Sicht ganz anders als unsere Sicht. Die limitierte Art und Weise, wie wir Sachen sehen und ja, oft auch fühlen, ja, Gefühle, Emotionen leiten uns in bestimmte Richtungen. Und auserwählt zu sein heißt eben, so wie sich das hier darstellt, dass Gott für jeden Menschen einen bestimmten Plan und eine Absicht hat und einen Zeitrahmen hat. Diesen aber können wir nur wahrnehmen durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und ich wiederhole das immer wieder und wieder, auf die persönliche Beziehung mit Jesus Christus kommt es an. Wie gehe ich eine persönliche mit Jesus Christus ein? Ich wende mich ab von der Sünde als reuiger Sünder. Ich bekenne mich als Sünder zu Jesus Christus. Das geht nur, wenn ich weiß, wer Jesus Christus ist. Gott im Fleische und warum er gekommen ist. um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, damit ich selber und wir nicht in unserer Sünde in eigener Kraft sterben müssen am Kreuz und dann für alle Ewigkeit von Gott getrennt sind, sondern in und durch die Auferstehung Gott bestätigt hat, dass Jesus Christus nicht nur Gottes Sohn ist, sondern Gott selber ist, Gott im Fleische. Und wir in und durch Jesus Christus in unserer persönlichen Beziehung nicht nur zu Gott kommen können, sondern eben dann auch wachsen können. Und da ist, wie gesagt, der Bibelvers nochmal aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, 16 bis 21 entscheidend zu verstehen. Auch, dass eben wir aus eigener Kraft ohne Jesus Christus nicht zu Gott kommen können und wir uns selber, also dass Menschen, die Gott ablehnen, auf alle Ewigkeit von Gott getrennt sind und auch in Trennung von Gott sterben. Und das entscheidet, also entscheidend, lest nochmal durch Johannes Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Da spricht unser Jesus Christus aus, was passiert, wenn Menschen in Rebellion gegen Gott, Gott, und das ist unser Jesus Christus, Gott selber, ablehnen. Ja, und darauf kommt es eben an, hier auserwählt zu sein. Aus dem Galaterbrief ist es so, dass Paulus eben sagt, im Prinzip zusammengefasst, dass die Galater nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen sollen oder sogar stolz sind, irgendwie auserwählt zu sein und dass sie in einer Kraft dann Gott dienen können, hier auf Erden, das ist falsch. Das waren eben falsche Lehrer, die den Menschen dann zu der Zeit das ins Herz gesprochen haben. Und heutzutage leider eben auch. Leute sprechen, machen falsche Versprechungen oder verändern den Bibeltext oder so, um irgendwelche Lebensstile, diesen Lebensstilen die Bibel anzupassen. Und so funktioniert Gott überhaupt nicht, wie wir hier ja gerade gesehen haben. Also dass schon bevor jemand geboren ist, dass Gott einen Plan und einen Zeitrahmen für einen Menschen hat. Auch im Alten Testament dasselbe. Psalm 139, Vers 15 bis 16. Lest ihr mal durch, den ganzen Psalm. Und nehmt das zu Herzen und bleibt tagtäglich in Gottes Wort. Und lest mal hier die Botschaft aus dem Brief an die Galater, ja, was Paulus hier schreibt. Auf Christus kommt es an und das ist es im Prinzip. Also wir sind nicht auserwählt, weil irgendjemand außer Jesus Christus irgendwie das sagt oder weil wir irgendwie einer Gruppe oder einem Club zugehören oder weil wir irgendwie gute Taten vollbracht haben oder weil wir denken, dass wir gute Menschen sind und Gott alle Menschen liebt und dass wir deshalb in den Himmel kommen. Falsch. So funktioniert das nicht. Ja, wir haben Gottes Wort, die Bibel. Lest das alles selber nach. Fangt mal an hier im Galaterbrief. Geht in den Psalm 139, dann wieder zurück im Alten Testament, Vers 15 und 16. Und dann nochmal, was Jesus selber sagt, als Gott im Fleische, im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Und nehmt euch das zu Herzen und teilt das auch anderen Menschen mit. Ja, also mit ihnen. Gottes Wille, wenn es Gottes Wille ist und der Heilige Geist euch leitet, das zu tun, dann tut das. Ja? Und lieber Jesus, wir danken dir hier, was es bedeutet, auserwählt zu sein. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Helden sind, dass wir irgendwelche Denkmäler brauchen, dass irgendwie, dass wir Nummer eins sind, dass wir irgendwie aus eigener Kraft irgendwie dir dienen können oder zu dir kommen können oder auserwählt sind. Das ist falsch. Wir lernen hier, wie du zeigst, deinen souveränen Wille, deine Gnade, was es bedeutet, auserwählt zu sein, ist eben in deinem allwissenden und allgegenwärtigen Wesen, lieber Herr Jesus, dass du Menschen auserwählst, nicht auf der Basis oder Grundlage von irgendetwas anderem, außer einer persönlichen Beziehung mit dir. Jeder Mensch kann zu dir kommen. Deine Gnade ist unerschöpflich leider sagt uns die Bibel, dass eben Menschen dich auch ablehnen werden. Das sagt uns die Bibel auch. Und wir beten aber trotzdem, dass alle Menschen zu dir kommen und das, wo noch Zeit ist. denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und wir beten, dass alle in ihrer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, in Gottes Wort, in der Bibel und auch im Gebet tagtäglich. Und die Bibel hat so viel zu bieten, auch überhaupt, also wir haben echte, von Adam und Eva bis hin zur Offenbarung, vom Alten zum Neuen Testament, 66 Bücher mit Menschen, die als Reuegesünder zu dir gekommen sind. Beispiel über Beispiel über Beispiel über Beispiel. Und wir tun gut daran, uns das selber oder zu Herzen zu lesen, zu erkennen und tagtäglich uns zu erinnern, was es eben bedeutet, auserwählt zu sein, eben nur durch deine Gnade, dass das möglich ist und dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir das verstehen können, was dein ewiger Plan ist. Ja? Und wir danken dir dafür und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.